4. Die Männer sind in der Burgstraße, vor dem Hotel Sonnenhof. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich bin fremd hier. Können Sie mir vielleicht sagen, wo die Stadtbücherei ist? Ich möchte nämlich... Die Stadtbücherei, ja, in der Robert-Meyer-Straße. Und wie komme ich dahin? Wissen Sie, ich wohne nämlich noch nicht lange hier in Kleinstadt und... Ja, ja, Sie gehen hier runter bis zur Berliner Straße, dort rechts und dann immer geradeaus. Dann die dritte links, das ist die Robert-Meyer-Straße. Die Stadtbücherei ist links zwischen dem Völkerkundemuseum und dem Kino. Oh, also die Burgstraße geradeaus bis zur Berliner Straße und dann... Genau. Tut mir leid, ich muss gehen. Auf Wiedersehen.